Erster im dritten Jahr der Herrschaft von König Belsatzar hatte ich, Daniel, eine zweite Vision nach der ersten. Zweiter in dieser Vision sah ich mich in der Burg Susa in der Provinz Elam am Fluss Ulai. Dritter, als ich aufblickte, sah ich einen Widder mit zwei langen Hörnern, wobei das eine Horn später wuchs und länger war. Vierter, der Widder stieß in alle Richtungen, und kein anderes Tier konnte ihn aufhalten oder seiner Gewalt entkommen. Fünfter, während ich nachdachte, kam plötzlich ein Ziegenbock von Westen her über die Erde, ohne den Boden zu berühren. Sechster, er rannte mit großer Wut und seiner ganzen Kraft auf den Widder zu, den ich am Fluss gesehen hatte. Siebter, der Ziegenbock griff den Widder so heftig an, dass dessen beide Hörner zerbrachen und er zu Boden fiel. Achter, der Ziegenbock wurde sehr mächtig, aber auf dem Höhepunkt seiner Macht brach sein großes Horn plötzlich ab. Neunter, an seiner Stelle wuchsen vier andere Hörner, und aus einem davon kam ein kleines Horn hervor. Zehnter, dieses Horn wurde so groß, dass es sogar die Sterne am Himmel angriff und einige von ihnen zu Boden warf. Elfter, es erhob sich sogar gegen den höchsten Herrscher, schaffte die täglichen Opfer ab und zerstörte das Heiligtum. Zwölfter, wegen der Sünden des Volkes wurde der Gottesdienst gestoppt, und das Horn hatte Erfolg mit seinen bösen Taten. Dreizehnter, dann hörte ich, wie ein Engel einen anderen fragte, wie lange diese schreckliche Zerstörung des Heiligtums dauern würde. Vierzehnter, er antwortete mir, dass es zweitaus in 300 Tage dauern würde, bis das Heiligtum wieder in den richtigen Stand gesetzt wird. Fünfzehnter, während ich versuchte, die Bedeutung der Vision zu verstehen, stand plötzlich jemand vor mir, der wie ein Mann aussah. Sechzehnter, eine menschliche Stimme am Fluss Ulai rief dem Engel Gabriel zu, dass er mir die Vision erklären solle. Siebzehnter, als Gabriel näher kam, erschrak ich so sehr, dass ich zu Boden fiel, aber er sprach mich direkt an. Achtzehnter, während er redete, verlor ich das Bewusstsein, doch er berührte mich und half mir wieder auf die Beine. Neunzehnter, er erklärte mir, dass er mir zeigen wolle, was am Ende der Zeit des göttlichen Zorns geschehen wird. Zwanzigster, der Widder mit den zwei Hörnern, den ich gesehen hatte, stellt die Könige von Medien und Persien dar. 21. Der Ziegenbock ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. 22. Die vier Hörner, die nach dem ersten Horn wuchsen, bedeuten vier Reiche, die aber weniger Macht haben werden. 23. Am Ende ihrer Herrschaft wird ein grausamer und listiger König aufstehen, wenn die Menschen sehr viele Sünden begehen. 24. Dieser König wird sehr mächtig werden und viel Zerstörung anrichten, obwohl seine Kraft nicht von ihm selbst kommt. 25. Er wird durch Betrug Erfolg haben und sich sogar gegen Gott erheben, bis er schließlich ohne menschliche Hilfe vernichtet wird. 26. Die Vision über die Zeit der Opfer ist wahr, aber ich sollte sie geheim halten, weil sie die ferne Zukunft betrifft. 27. Nach dieser Vision war ich einige Tage lang krank und schwach, bevor ich wieder meine Arbeit für den König aufnahm.